Der Brotan ist penibel, Junkies kacken ab vor Lidl. Schnapp mir ein mit Doktortitel und hol mir paar Darby-Riegel. Darby-Riegel, bra, ich hol mir Darby-Riegel. Darby-Riegel, bra, ich hol mir Darby-Riegel. Erzähl mir nicht, Bruder, das geht nicht. Sie wollen mich ändern, vergeblich. Lauf lieber weiter und red nicht. Roll den Zaruch, alles dreht sich. Ich roll den Zaruch, alles dreht sich. Roll den Zaruch, alles dreht sich. Ich roll den Zaruch, alles dreht sich. Roll den Zaruch, alles dreht sich. Roll den Zaruch, veränder das Klima direkt auf 300 Grad. Bra, ich bin high, flieg durch die Stadt im CL 500er Mat. Zu lange gehungert, wo ist das Para? Heidi, bra, gib mal was ab. Adrenalin, wenn der Huren so kriegt, wo mich jagt. BMW Alpina, Makarov im Handschuhfach. Jetzt kommt der Ukrainer und ballert deine Nachbarschaft. Schnapp mir deinen Dealer und gib ihn einen Uppercut. Gib mal jetzt ein Lila, sonst hack ich dir deine Arme ab. BMW Alpina, Makarov im Handschuhfach. Jetzt kommt der Ukrainer und ballert. Schnapp mir deinen Dealer und gib ihn einen Uppercut. Gib mal jetzt ein Lila, sonst hack ich dir deine Arme ab. Gib mal jetzt ein Lila. Gib mal jetzt ein Lila. Gib mal jetzt ein Lila. BMW Alpina, BMW Alpina. Gang Masari, Bratan, ich mach Gang Masari. Zieh Schemschem im Ferrari, ich will Gucci, fick Armani. Gang Masari, Bratan, ich mach Gang Masari. Hol mir 20 Kilo, Bratan, du holst nur ein Money. Ja, Kollege, ich bin anders. Flieg im Benz mit den Bratans. Rauch nur Haze und kein Standard. Meine Mannschaft bleibt standhaft. Während ich das Zeug abpack, schwitzen sie wie im Dappart. Trag nur Gucci, kein Gahat. Weil Kapi, Bratan, dich ballert. Brrra. Chill im BMW Alpina, Bratan, ich bin high. Kofferraum ist voller Crystal, alles aus der Schei. Du willst ein halbes kaufen, Bruder, Heide, Brat, dabei. Fluch vor Polizei im BMW Alpina, Makarov im Handschuhfach. Jetzt kommt der Ukrainer und ballert deine Nachbarschaft. Schnapp mir deinen Dealer und gib ihn einen Uppercut. Gib mal jetzt ein Lila, sonst hack ich dir deine Arme ab. BMW Alpina, Makarov im Handschuhfach. Jetzt kommt der Ukrainer und ballert deine Nachbarschaft. Schnapp mir deinen Dealer und gib ihn einen Uppercut. Gib mal jetzt